Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 10, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 63. Kapitel: Ein Besuch. Was ich niederschreiben wollte, ist jetzt bald zu Ende. Aber ein Vorfall ist mir noch lebhaft in meinem Gedächtnis, welches auf ihm oft mit Wohlgefallen verweilt und ohne welchen ein Faden in dem Gewebe meiner Geschichte ein verwirrtes Ende hätte. Ich war an Ruhm und Wohlstand gewachsen, meine häusliche Freude war vollständig und ich war 10 glückliche Jahre verheiratet gewesen. Agnes und ich saßen an einem Frühlingsabende in unserem Hause in London am Feuer, und 3 unserer Kinder spielten im Zimmer, als ein Fremder, der mich zu sehen wünschte, gemeldet wurde. Man hatte ihn gefragt, ob er in Geschäften komme, und er hatte mit Nein geantwortet. Er wollte nur das Vergnügen haben, mich zu sehen, und käme weit her. Er sei ein alter Mann, sagte mein Diener, und er sähe aus wie ein Landmann. Da dieses den Kindern geheimnisvoll klang und noch dazu im Anfang einer Lieblingsgeschichte ähnlich war, welche ihnen Agnes oft erzählte und in welchem die Ankunft einer bösen alten Fee in einem Mantel vorkam, die jedermann hasste, so brachte es einige Aufregung hervor. Einer unserer Knaben versteckte den Kopf in den Schoß der Mutter, um außer Gefahr zu sein, und die kleine Agnes, unser ältestes Kind, setzte an ihre Stelle die Puppe in den Stuhl und guckte mit dem goldgelockten Köpfchen zwischen den Vorhängen hervor, um zu sehen, was da kommen werde. »Lasst ihn hereintreten«, sagte ich. Bald darauf erschien ein sonnengebräunter, grauköpfiger Mann in der dunklen Tür und blieb dort stehen. Angezogen von seinem Äußern war die kleine Agnes auf ihn zugelaufen, um ihn hereinzuführen, und ich hatte sein Gesicht noch nicht deutlich gesehen, als meine Frau aufsprang und mir erfreut und aufgeregt zurief: »Es ist Mr. Peggotty!« Es war Mr. Peggotty, ein alter Mann, jetzt aber im frischen, kräftigen Greisenalter. Als unsere erste Bewegung vorüber war und er vor dem Feuer saß, ein Kind auf jedem Knie und die Glut sein Gesicht erhellte, da erschien er mir als ein so kräftiger und rüstiger und auch schöner Greis, als ich jemals gesehen. »Master Davy«, sagte er, und der alte Name in dem alten Ton klang mir so natürlich. »Master Davy, das ist eine freudige Stunde für mich, Sie noch einmal neben Ihrer guten Frau zu sehen.« »Gewiss eine freudige Stunde, alter Freund«, rief ich aus. »Und die hübschen Kinderchen«, sagte Mr. Peggotty, »die frischen Gesichter zu sehen. Ach, Master Davy, Sie waren nicht größer als das kleinste von diesen, als ich Sie zuerst sah. Und Emily war auch nicht größer, und unser armer Junge war nur ein Junge.« »Die Zeit hat mich seitdem mehr verändert als Sie«, sagte ich. »Aber lassen wir diese kleinen Schelme erst zu Bett gehen, und da kein Haus in England als dieses Sie aufnehmen darf, so sagen Sie, wo Ihr Gepäck abzuholen ist. Ich möchte wissen, ob das alte, schwarze Felleisen darunter ist, das so weite Wanderungen gemacht hat, und dann wollen wir uns bei einem Glas Yarmouth-Grog von den letzten 10 Jahren erzählen.« »Sind Sie allein?« sagte Agnes. »Ja, Madam«, sagte er und küsste ihr die Hand, »ganz allein.« Wir ließen ihn zwischen uns sitzen und wussten nicht, wie wir ihn gut genug bewillkommnen konnten, und wie ich zuerst die alte vertraute Stimme hörte, hätte ich mir einbilden können, er sei immer noch auf der langen Reise zur Aufsuchung seiner geliebten Nichte begriffen. »Es ist eine große Strecke Wasser zu einer Reise«, sagte Mr. Peggotty, »zumal wenn man nur ein paar Wochen bleiben will. Aber Wasser, vorzüglich wenn es salzig ist, ist mir eine vertraute Sache, und Freunde sind viel wert, und ich bin hier.« »Wollen Sie so bald schon diese vielen tausend Meilen zurückreisen?« frug Agnes. Ja, Madame, gab er zur Antwort. Ich habe es Emmeline versprochen, ehe ich abreiste. Sehen Sie, ich werde nicht jünger mit den Jahren, und wenn ich nicht jetzt die Reise gemacht hätte, so wäre es wahrscheinlich nie geschehen. Und es hat mir immer auf der Seele gelegen, dass ich Master Davy und ihr eigenes Liebesgesicht als glückliche Eheleute sehen müsste, ehe ich zu alt würde. Er betrachtete uns, als könnten seine Augen nicht satt werden an uns. Lachend strich ihm Agnes ein paar seiner grauen Locken von der Stirn, damit er uns besser sehen könnte. »Und jetzt erzählen Sie uns, wie es Ihnen gegangen ist«, sagte ich. »Unsere Geschichte ist bald erzählt, Master Davy«, sagte er. »Es ist uns nicht gerade prächtig gegangen, aber wir sind immer durchgekommen. Wir haben gearbeitet, wie es unsere Pflicht war, und im Anfang haben wir uns vielleicht ein bisschen sehr anstrengen müssen, aber wir sind immer durchgekommen. Bald mit Schafzucht und bald mit Feldbau und bald mit dem und bald mit jenem haben wir uns durchgeholfen, und wir befinden uns so wohl, als wir es wünschen können. Gottes Segen hat uns nicht gefehlt«, sagte Mr. Peggotty und verbeugte sich ehrerbietig, »und es ist uns zuletzt gut gegangen. Das heißt so im Ganzen. Wenn nicht gestern, dann doch heute, wenn nicht heute, dann morgen.« »Und Emily?« frugen Agnes und ich aus einem Munde. »Emily«, sagte er, »wurde, nachdem sie sie verlassen hatte, Madame, ich habe sie abends nie auf der anderen Seite zur Segeltuchwand, als wir uns im Hinterwalde niedergelassen hatten, beten hören, ohne dass ich ihren Namen vernommen habe, und nachdem sie und ich an dem schönen Sommerabende Master Davy nicht mehr sahen, so niedergedrückt, dass ich anfangs glaubte, wenn sie gewusst hätte, was Master Davy uns so gütig und vorsichtig geheim hielt, wäre es gewiss ihr Tod gewesen. Aber es waren ein paar arme Kranke an Bord, und sie pflegte sie, und dann waren die Kinder auf dem Schiff, und auch die pflegte sie, und so hatte sie zu tun und machte sich nützlich, und das half ihr in die Höhe.« »Wann erfuhren Sie es zuerst?« frug ich. »Ich hielt es ihr wohl noch ein Jahr lang geheim, nachdem ich es gehört hatte«, sagte Mr. Peggotty. »Wir wohnten damals an einem einsamen Orte, aber unter den schönsten Bäumen, und die Rosen bedeckten unsere Hütte bis zum Dach. Da kam eines Tages, als ich draußen auf dem Felde arbeitete, ein Reisender aus Norfolk oder Suffolk in England, ich weiß nicht recht mehr, aus welchem von beiden, und natürlich nahmen wir ihn auf und gaben ihm zu essen und zu trinken und behandelten ihn als unseren Gast. So geschieht es immer dort in der Kolonie. Er hat eine alte Zeitung mitgebracht und noch eine andere gedruckte Nachricht über den Sturm. So erfuhr sie es. Als ich abends nach Hause kam, fand ich, dass sie es wusste.« Seine Stimme wurde gedämpfter, als er diese Worte sprach, und der Ernst, den ich an ihm kannte, verbreitete sich über sein Gesicht. »Hat die Kunde Sie sehr verändert?« frugen wir. »Jawohl, für eine lange Zeit«, sagte er und schüttelte den Kopf, »wenn nicht bis zu dieser Stunde. Aber ich glaube, die Einsamkeit hat ihr gut getan. Aber sie hatte viel zu tun mit dem Federvieh und der Wirtschaft, und so kam sie durch. Ich möchte wohl wissen«, sagte er nachdenklich, »ob Sie meine Emily jetzt noch kennen würden, Master Davy.« »Hat sie sich so verändert?« frug ich. »Ich weiß es nicht. Ich sehe sie jeden Tag und weiß es nicht. Aber vielmals habe ich es gedacht. Eine zarte Gestalt«, sagte Mr. Peggotty und sah ins Feuer, etwas abgezehrt, sanfte, traurige, blaue Augen, ein blasses Gesicht, ein hübscher Kopf, ein wenig geneigt, ein stilles Wesen und eine sanfte Stimme, fast schüchtern. Das ist Emily.« Wir beobachteten ihn stillschweigend, wie er dasaß und immer noch ins Feuer blickte. »Manche glauben, sie habe eine unglückliche Liebe gehabt«, fuhr er fort. »Andere, ihre Verheiratung sei durch den Tod verhindert worden. Niemand kennt ihre wahre Geschichte. Sie hätte viele, viele Male sich gut verheiraten können, aber Onkel, sagt sie zu mir, damit ist es für immer vorbei. Heiter, wenn ich bei ihr bin, zurückhaltend, wenn andere da sind, immer bereit, noch so weit zu gehen, wo es gilt, ein Kind zu unterrichten oder einen Kranken zu pflegen oder bei der Hochzeit eines jungen Mädchens gefällig zu sein. Und das hat sie oft getan, obgleich sie nie eine besucht hat. Voll zärtlicher Liebe für ihren Onkel, geduldig, beliebt bei Jung und Alt, gesucht von allen, die einen Kummer auf dem Herzen haben. Das ist Emily. Er fuhr mit der Hand übers Gesicht und blickte mit einem halb unterdrückten Seufzer vom Feuer auf. »Ist Martha noch bei Ihnen?« frug ich. »Martha heiratete im zweiten Jahre, Master Davy«, gab er zur Antwort. »Ein junger Bursch, ein Ackerknecht, der mit den Waren seines Herrn bei uns vorüber zum Markte fuhr. Eine Reise von über 100 Meilen hin und zurück. Bot ihr an, sie zum Weibe zu nehmen. Weiber sind dort sehr selten. Und dann wollten sie sich selbst Land kaufen. Sie bat mich, ihm ihre wahre Geschichte zu erzählen. Ich tat es. Sie heirateten sich und sie wohnen ein paar 100 Meilen entfernt von jeder Stimme als ihrer eigenen und dem Gesange der Vögel. Mrs. Gummidge?« Damit berührte ich eine angenehme Seite, denn Mr. Peggotty brach plötzlich in lautes Gelächter aus und rieb sich die Schenkel mit den Händen, wie er es zu tun pflegte, wenn er sich in dem längst untergegangenen Boot einmal so recht freute. »Werden Sie es glauben«, sagte er, »sogar der hat jemand einen Heiratsantrag gemacht. Wenn ein Schiffskoch, der sich niederlassen wollte, Master Davy, Mrs. Gummidge, keinen Heiratsantrag machte, so will ich verflitzt sein, und mehr kann ich nicht sagen.« Ich habe Agnes nie so lachen sehen. Dieser plötzliche Freudenausbruch Mr. Peggottys machte ihr so viel Freude, dass sie gar nicht aufhören konnte zu lachen, und je mehr sie lachte, desto mehr machte sie mich zu lachen, und desto lauter wurde Mr. Peggottys Freude, und desto mehr rieb er sich die Schenkel. »Und was sagte Mrs. Gummidge dazu?« frug ich, als ich wieder ernsthaft genug war. »Wenn Sie mir glauben wollen«, entgegnete Mr. Peggotty, »so tat Mrs. Gummidge, anstatt zu sagen, danke Ihnen, bin Ihnen sehr verbunden, aber will mich in diesen Jahren nicht mehr verändern«, einen Wassereimer nehmen, der neben ihr stand, und bearbeitete damit den Kopf des Schiffskochs, bis er nach Hilfe rief und ich hinzukam und ihn befreite. Mr. Peggotty brach in ein schallendes Gelächter aus, und Agnes und ich leisteten ihm Gesellschaft. »Aber ich muß der guten Alten nachsagen«, fing er wieder an und wischte sich das Gesicht, als er vom Lachen ganz erschöpft war, »sie ist uns alles gewesen, was sie versprochen hatte, und mehr noch. Sie war die willigste, treueste, ehrlichste Gehülfin, Master Davy, die jemals gelebt. Ich habe sie keinen einzigen Augenblick allein und verlassen gekannt, selbst als die Kolonie noch ganz neu für uns war. Und an den Alten hat sie auch nicht ein einziges Mal gedacht, versichere ich Ihnen, seitdem sie England verlassen.« »Und nun der Letzte, aber nicht der Schlimmste, Mr. Micawber«, sagte ich. »Er hat hier alle seine Schulden bezahlt, selbst Traddles Wechsel, weißt du ja, liebe Agnes, und deshalb können wir als gewiss annehmen, dass er sich wohl befindet. Aber was sind die letzten Nachrichten von ihm?« Mr. Peggotty steckte mit einem Lächeln die Hand in die Brusttasche und zog ein zusammengefaltetes Papierpaket heraus, aus dem er mit großer Sorgfalt eine kleine, wunderlich aussehende Zeitung herausbrachte. »Sie müssen wissen, Mr. Davy«, sagte er, »dass wir jetzt nicht mehr im Hinterwald sind, weil wir was vor uns gebracht haben, und dass wir jetzt in Port Middlebay Harbor wohnen, was eine Stadt ist. Ja, wir nennen sie wenigstens so.« »Mr. Micawber wohnte im Busch neben Ihnen«, sagte ich. »Jawohl«, sagte Mr. Peggotty, »und ist tüchtig daran gegangen. Ich mag nie einen Bessern zum tüchtig drangehen treffen. Ich habe seinen kahlen Kopf in der Sonne schwitzen sehen, Master Davy, bis ich fast dachte, er würde wegschmelzen. Und jetzt ist er Friedensrichter. »Was, ein Friedensrichter?« sagte ich. Mr. Peggotty zeigte auf eine Stelle in der Zeitung, wo ich Folgendes laut aus der Port Middle Bay Times vorlas. »Das Gastmahl zu Ehren unseres ausgezeichneten Mitkolonisten und Mitbürgers Wilkins Micawber Esquire, Distriktrichter von Port Middle Bay, fand gestern im großen Saale des Hotels statt, der zum Ersticken voll war. Man nimmt an, dass nicht weniger als 47 Personen auf einmal sich zum Essen hinsetzten, ungerechnet der Gesellschaft auf den Gängen und auf den Treppen. Die ganze schöne und vornehme Welt von Port Middle Bay drängte sich herbei, um einen so verdienstlich geachteten, so hochbegabten und vielgenannten Mann zu ehren. Dr. Mell von dem Colonial Salem House Gymnasium Port Middle Bay hatte den Vorsitz und auf seiner rechten Seite saß der Held des Abends. Nach dem Wegnehmen des Tischtuchs und dem Absingen des Liedes Non Nobis, das vortrefflich ausgeführt wurde und aus dem vielleicht die glockenreinen Töne des begabten Dilettanten Wilkins Micawber Esquire heraushören konnten, wurden die gewöhnlichen patriotischen Toaster ausgebracht und mit Enthusiasmus aufgenommen. In einer sehr gefühlvollen Rede brachte dann Dr. Mell einen Toast aus auf unseren ausgezeichneten Gast, die Zier unserer Stadt. Möge er uns nur verlassen, um sich zu verbessern, und möge sein Erfolg unter uns der Art sein, dass er sich gar nicht verbessern könnte. Das Hurra, mit dem dieser Toast begrüßt wurde, geht über alle Beschreibung, und immer wieder rauschte es empor wie die Wellen des Ozeans. Endlich war alles still, und Wilkins Micawber Esquire stand auf, um zu danken. Fern sei es von uns, in dem gegenwärtig verhältnismäßig unvollkommenen Zustande der Mittel unserer Anstalt uns bemühen zu wollen, unseren ausgezeichneten Mitbürger durch die glattfließenden Perioden seiner klassisch gerundeten und reich verzierten Rede zu folgen. Möge die Bemerkung genügen, dass es ein Meisterwerk der Beredsamkeit war, und dass die Stelle, in der er die Erfolge seines Lebens genauer bis an ihre Quelle verfolgte und den jüngeren Teil der Anwesenden vor der Gefahr warnte, pekuniäre Verpflichtungen einzugehen, deren Bezahlung eine Unmöglichkeit ist, Tränen in die Augen der männlichsten Anwesenden brachte. Die übrigen Toaste galten Dr. Mell, Mrs. Micawber, die sich mit anmutsvollem Dank in der Tür eines Seitenzimmers verbeugte, wo ein Sternenkranz von Schönheiten auf Stühlen saß, um zugleich Zeugen und Zierden des wohltuenden Schauspiels zu sein, Mrs. Roger Baggs, geborene Micawber, Mrs. Mell, Wilkins Micawber Jr. Esquire, der mit großem Humor das heitere Gelächter der Versammlung durch die Bemerkung erregte, dass er sich außerstande sehe, seinen Dank in einer Rede auszusprechen, dass er aber mit Erlaubnis der Versammlung ihr mit einem Liede danken wolle. Mrs. Micawbers Familie, wie wohl nicht erst zu bemerken ist, wohl bekannt im Vaterlande etc. Nach dem Essen waren die Tische wie durch Zauber weggeräumt, um zu dem Tanze Platz zu machen. Unter den Verehrern der Terpsichore, die sich ergötzten, bis Helios zum Gehen mahnte, zeichneten sich vor allem aus Wilkins Micawber Jr. Esquire und die liebenswürdige und hochgebildete Miss Helena, vierte Tochter Dr. Mells. Ich beschäftigte mich mit Dr. Mell voller Freude, in diesen glücklicheren Umständen Mr. Mell, den armen, tyrannisierten Unterlehrer des Friedensrichters von Middlesex, entdeckt zu haben, als Mr. Peggotty auf eine andere Stelle der Zeitung wies, wo meine Augen auf meinen Namen fielen und ich Folgendes las. »An den ausgezeichneten Dichter David Copperfield Esquire«, Verehrter Herr, Jahre sind verschwunden, seitdem ich Gelegenheit hatte, mit eigenen Augen die Züge zu sehen, die jetzt der Fantasie eines beträchtlichen Teiles der zivilisierten Welt vertraut sind. Aber, verehrter Herr, obgleich mich die Gewalt von Umständen, über die ich keine Macht hatte, der persönlichen Gesellschaft des Freundes und Gefährten meiner Jugend entfremdet hat, so bin ich doch von seinem hohen Aufschwung recht wohl unterrichtet. Auch habe ich nicht unterlassen, ob Meere wild auch zwischen uns sich türmten, die geistigen Genüsse zu teilen, die sie vor uns ausgebreitet haben. Ich kann daher nicht die Abreise eines Individuums, das wir beide ehren und achten, stattfinden lassen, ohne, verehrter Herr, diese öffentliche Gelegenheit zu ergreifen, um in meinem Namen und, wie ich wohl hinzusetzen darf, im Namen sämtlicher Bewohner von Port Middle Bay, Ihnen für den Genuss zu danken, der uns die Begabung Ihres Geistes verschaffte. Fahren Sie fort, verehrter Herr, Sie sind hier nicht unbekannt, Sie sind hier nicht ungewürdigt, obgleich im fernen Lande sind wir doch nicht unbefreundet, noch melancholisch, noch, darf ich wohl hinzusetzen, philisterhaft. Fahren Sie fort, verehrter Herr, in Ihrem Adlerflug. Die Bewohner von Port Middle Bay können sich wenigstens bestreben, Ihnen mit Entzücken, mit Unterhaltung, mit Belehrung zuzusehen. Unter den von diesem Teile des Erdenballes zu Ihnen erhobenen Augen wird sich, solange es Licht und Leben hat, immer finden, das Auge Ihres Jugendfreundes Wilkins Micawber, Friedensrichter. Als ich den Rest der Zeitung durchlas, fand ich, dass Mr. Micawber ein fleißiger und geachteter Korrespondent des Blattes war. In derselben Nummer war noch ein Brief von ihm über eine Brücke, dann eine Anzeige einer Sammlung ähnlicher Briefe von ihm, die in einem Kompendium mit beträchtlichen Zusätzen binnen kurzem erscheinen sollte. Wir sprachen an den vielen Abenden, wo Mr. Peggotty bei uns war, noch oft von Mr. Micawber. Peggotty wohnte bei uns während seines ganzen Aufenthalts. Ich glaube, er dauerte nicht ganz einen Monat, und seine Schwester und meine Tante kamen nach London, um ihn zu besuchen. Agnes und ich schieden erst von ihm an Bord des Schiffes, als er absegelte, und wir werden auch nie mehr voneinander scheiden. Aber ehe er ging, reiste er mit mir nach Yarmouth, um einen kleinen Grabstein zu sehen, den ich Ham zum Gedächtnis gesetzt hatte. Während ich die einfache Inschrift auf seine Bitte für ihn abschrieb, bückte er sich nieder und nahm ein paar Halme Gras und ein wenig Erde von dem Grabe. »Für Emily«, sagte er, als er es in die Brust steckte. »Ich versprach es, Master Davy.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. Februar 2025.